zieh euch hin mit Leidenschaft und hab dabei kein Mitleid. Ich glaub nicht, dass ihr mit mir mit seid. Ach, wisst ihr was? Mit mir mit, ihr übertreibt. Ich zieh euch hin mit Leidenschaft und hab dabei kein Mitleid. Ich glaub nicht, dass ihr mit mir mit seid. Ach, wisst ihr was? Mit mir mit, ihr übertreibt. Diese Datei in eurem Kopf, ich überschreib. Ich kotz bei euren Worten vor Übelkeit, weil ihr so übel seid. Wie gesagt, ihr übertreibt. Lasst den Shit doch einfach raus, wenn vom Leben nichts mehr übrig bleibt. Es macht dich so bleich, so kreideweiß wie Pep. Also lausch meinen Worten und sei kein Depp. Der Sound so deep, mein Smile so sweet. Go up the street, go up to the beat. Das hier ist mein Lied von den bösen Gedanken im Abschied. Der nicht mitfühlt, ist der, der ausschied. Oh shit, to eat the pussy like meat. Trubel um den Rudel der Füchse, Strudel im Band der Trickse, übel die blöde Schickse. Sie hat Drogen, sonst an sich nix, ey. Aber meine Lady, tanz nicht am Mayday, der Maitag. Jeder schenkt ein Herzchen, wie er vermag. Ich will immer mich unter meiner Decke vergrab, denn ich hab mit sowas kein Vertrag. Sing bald meine Texte nicht mehr, sondern bring sie zum Verlag, der diese veröffentlicht. Es sei dann mein Vermächtnis als Licht in der Finsternis. Ach, weißt du was? Ich eh immer frech grins. Ich zieh euch hin mit Leidenschaft und hab dabei kein Mitleid. Ich glaub nicht, dass ihr mit mir mit seid. Ach, wisst ihr was? Mit mir mit, ihr übertreibt. Ich zieh euch hin mit Leidenschaft und hab dabei kein Mitleid. Ich glaub nicht, dass ihr mit mir mit seid. Ach, wisst ihr was? Mit mir mit, ihr übertreibt. Diese Datei in eurem Kopf, ich überschreib. Ich kotz bei euren Worten vor Übelkeit, weil ihr so übel seid. Wie gesagt, ihr übertreibt. Lasst den Shit doch einfach raus, wenn vom Leben nichts mehr übrig bleibt. Es macht dich so bleich, so kreideweiß wie Pep. Also lausch meinen Worten und sei kein Depp. Der Sound so deep, mein Smile so sweet. Go up the street, go up to the beat. Das hier ist mein Lied von den bösen Gedanken im Abschied. Der nicht mitfühlt, ist der, der ausschied. Oh shit, to eat the pussy like meat.